Kundgabe 4990. Empfangen durch Bertha Dudder am 29.10.1950. Liebe, Kraftempfang. Die Liebe ist erkaltet. Ernste Mahnung. Jeglicher Liebesdienst wirkt sich aus als Kraftempfang. Würdet ihr Menschen dies beherzigen, so gäbe es für euch keinerlei Schwäche, weder im Glauben noch im Erkennen, und euer Leben würde ein leichtes sein. Ihr würdet zurückempfangen tausendfach, was ihr aus Liebe dahingebet, und darum hättet ihr auch keine irdische Sorge zu fürchten. Wie aber sieht es in der Welt aus? Not und Elend, Unglaube und Unwissenheit kennzeichnet den Zustand der Menschen. Und es weiset dieses alles auf das Ende hin. Die Liebe ist unter den Menschen erkaltet. Also auch mangelt es ihnen an Kraft. Die Folge des Liebewirkens ist: Es ist eine schwache Menschheit, die in Finsternis des Geistes dahingeht. Die Liebe ist unter den Menschen erkaltet. Ihr könnet es nicht ermessen, wie schwerwiegend dies ist für deren Seelen, denn sie beweisen damit ihre Gottferne, weil die Gottnähe unweigerlich Kraftempfang bedeutet, die Gottnähe aber nur durch Liebeswirken gesichert ist. Was aber wollet ihr Menschen erreichen, so ihr ferne seid von Gott? Dann führt jegliches Beginnen nur in den Abgrund, ob ihr auch noch so eifrig schaffet und wirket. Denn ohne Gott seid ihr dem verfallen, der sein Gegner ist und dem allein ihr euren elenden Zustand verdanket. Gott allein ist eure Rettung. Suchet ihr ihn nicht, dann geht ihr verloren für ewige Zeiten. Gott allein ist Kraft und Macht und Herrlichkeit. Und in seiner Nähe werdet ihr leben in Seligkeit. Doch seid ihr ferne von ihm, ist euer Geist verfinstert, blind und kraftlos wandelt ihr auf Erden. Und blind und kraftlos gehet ihr ein in das geistige Reich, und euer elender Zustand nimmt zu durch eure Schuld. Die Liebe allein macht euch frei. Die Liebe allein führt euch Gott näher. Die Liebe vermittelt euch Kraft und Licht. Die Liebe erlöset euch. Überwindet euch selbst, die ihr noch stark in der Ich-Liebe steckt. Wendet euch dem Mitmenschen zu und habet offene Augen für dessen Leid. Helfet ihm, seid unentwegt in uneigennütziger Liebe tätig. Ihr werdet dann zunehmen an Kraft und Licht. Ihr werdet Gott anstreben, der sich durch euer Liebeswirken euch offenbaret, dem ihr durch euer Liebeswirken euch verbindet, so dass er mit und in euch wirket. Die Liebe ist erkaltet unter den Menschen. Sorget, dass ihr nicht zu jenen gehört, für die es keine Rettung mehr gibt, weil sie Gott verlassen haben. Suchet euch seine Nähe zu sichern, durch Wirken in Liebe. Und sorget, dass in euch sich die Kraft vermehre, dass ihr glaubet fest und unerschütterlich und durch die Liebe den Glauben lebendig werden lasset. Dann wird euch die irdische Welt nicht mehr belasten. Ihr lebet in ständigem Streben nach dem geistigen Reich. Ihr fühlet die Gegenwart Gottes und seid Liebe und Kraft erfüllt. Und da ihr nun in und mit Gott lebet, wird euch alles gelingen. Es wird eure geistige und auch eure irdische Arbeit gesegnet sein. Lasset die Liebe nicht erkalten, auf dass ihr nicht zu jenen gehört, die das nahe Ende fürchten müssen, die fern sind von Gott und dem verfallen, der sein Gegner ist. Amen.